0220 50 50. So, liebe Leute, auf die Sekunde sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Also, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal. Über was? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 26 Jahre alt und heißt Klaus. Hallo Klaus. Ja, hallo Domian. Hallo. Um was geht's? Ja, und zwar folgendes. Also, vor 3 Jahren ist mein Vater gestorben. Ja. Und ich wurde von meinem Vater so die meine ganze Kindheit lang misshandelt, so. Mhm. Ja, also geschlagen und so weiter. Heftig, sehr schlimm geschlagen. Ja, schon relativ schlimm, ja. Also jetzt nicht so, dass sie, also nicht halb tot geschlagen, aber schon relativ exzessiv, ja. Ja. Und ja, vor 3 Jahren ist mein Vater halt gestorben. Mhm. Und seitdem, also einige Zeit später, fing das an, dass jetzt Gewalt von meiner Mutter ausgeht, so gegen mich. Also ich wohne halt noch zu Hause bei meinen Eltern, so. Mhm. Und ja. Wie? Vorher hat die Mutter das nicht gemacht? Nein, überhaupt nicht. Also meine Mutter war vorher ziemlich labil auch so. Mhm. Also sie ist auch vom, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Maße, aber auf jeden Fall wurde sie auch von meinem Vater mehrmals misshandelt. Das musst du ja eigentlich so im Laufe der Kindheit und Jugend mitbekommen haben, wenn der Vater die Mutter auch geschlagen hat. Genau, ja. So war es auch auf jeden Fall. Ich kann, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht so detailliert mitbekommen, in welchem Maße das gewesen ist oder auch wie oft das war. Ja. Aber auf jeden Fall war da auch was. Und ja, und meine Mutter hat halt immer viel geweint. Also sie war psychisch sehr labil. Mhm. Und ja, aber seit mein Vater verstorben ist, hat sich halt da vieles geändert. Und Hat dein Vater dich denn auch noch jetzt im Erwachsenenzustand geschlagen? Ja, definitiv. Also mein Vater wurde krank und bis er eigentlich schwer krank wurde, dass es nicht mehr möglich war, hat er das auf jeden Fall gemacht, also bis vor ungefähr 4 Jahren. Ja. Ja. Wie hast du dich denn dann verhalten? Du bist ein erwachsener Mann und dein Vater hat dich geschlagen. Wie hat dein Vater dich geschlagen, als du schon erwachsen warst? Mein Vater hat mich geschlagen mit Fäusten, mit Gegenständen. Ja. Ins Gesicht auch mit den Fäusten? Ja, auf jeden Fall ins Gesicht mit den Fäusten, ja. Mit dem Gürtel, mit allem Möglichen. Ja, ich will, ja. Muss ich jetzt nicht alles aufzählen, aber auf jeden Fall. Und ja, ich war dann immer, also schon wie erstarrt, ja. Also ich konnte da nie was entgegensetzen, großartig in dem Moment. Also du hast nicht zurückgeschlagen, nie zurückgeschlagen? Nein. Du hast es über dich ergehen lassen. Genau. Ja. Warum bist du nicht von zu Hause ausgezogen, wenn das so ein Horror war? Ja, also das fing an, wo ich noch klein war und also ja, gut, das ist klar, ich meine, als du dann älter warst. Ja. Ja, man nimmt sich das auch oft vor und ich wollte dir noch anzeigen und all dies, ich habe auch mit meiner Mutter mal versucht, darüber zu sprechen. Mit ihr halt ähnliche Probleme. Mhm. Und aber das war nie möglich, da ein offenes Wort zu finden. So, und es, ja, also ich weiß es nicht, es klingt vielleicht blöd, aber also in dem Moment war ich halt der Sache nie gewachsen und bin auch immer dann völlig eingeknickt. Ja, also und war dann wie erstarrt und ich hatte wirklich Angst halt auch, ne? Ja. Was machst du beruflich? Ich habe einen festen Job und also ich könnte zu Hause ausziehen, daran liegt es nicht. Also. Ja. Was machst du? Ich bin in der Automobilbranche. Okay. Mhm, ja. So, und jetzt seit einiger Zeit, nachdem der Vater verstorben ist, fängt die Mutter auch an, dich zu schlagen. Genau. Also nicht unmittelbar danach, sondern obwohl fast, also vor 3 Jahren ziemlich genau verstarb mein Vater, das war Anfang Februar. Mhm. Und bei meiner Mutter das begangen, dann hat sich mal vom Osterfeuer kam ich da, das war also, das heißt, es müsste ungefähr gut 2 Monate später gewesen sein. Ja. Da war das erste Mal, da kann ich mich noch genau daran erinnern. Dass meine Mutter mich dann auch, der mich ja so. Was war das für ein Anlass? Weswegen hat sie das getan? Genau. Ich kam vom Mustafa, ich war halt stark betrunken auch, ja. Mhm. Wie es meinem Vater halt auch oft war. Mhm. Und ich kam halt nach Hause irgendwann und das war schon früh morgens und sagte meine Mutter halt, hatte irgendwas so hysterisch geschrien, dass ich bin wie mein Vater und hat mich dann hat sie mit einer Vase nach mir geschmissen, mhm. Ja. Zunächst und noch mit anderen Dingen und dann dann ist er halt auch völlig ausgerastet. Ne? Ich war da wie perplex. Ich hätte das auch von meiner Mutter, hätte ich das wirklich nie erwartet. Ne? Mhm. Und hast du da dann auch einfach so wie angewurzelt gestanden und hast es über dich ergehen lassen? Ja, genau. Wie oft kommt das denn vor jetzt von Seiten der Mutter? Also regelmäßig, aber na gut, auch unregelmäßig. Also mal dreimal die Woche, dann passiert einen Monat gar nichts. Und ja, und wie gesagt, in dem Moment bin ich halt, fühle ich mich auch wie ein kleiner Junge. Ich kann mich dann gar nicht, ich bin gar nicht in der Lage, mich irgendwie zu wehren. Ich bin auch nicht in der Lage, meine Mutter jetzt irgendwie zu verlassen oder so, weil die halt psychisch auch sehr labil ist und sie trinkt halt auch. Ja, mehr oder weniger regelmäßig. Und Aber ja. es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass du mit deiner Mutter darüber, nachdem dann der Rauch, der Zorn verraucht ist, redet. Das habe ich schon mehrfach versucht. Also ne, ich wollte auch schon andere Schritte mal einleiten, also zum Psychologen oder ne, Therapie halt und so weiter. Aber meine Mutter, also wenn sie normal, sage ich mal, ist, das ist halt wie, als wenn sie irgendwie schizophren ist oder so. Ja. Also was sagt sie denn dann? Einsichtig, dann tut es ihr leid, dass sie so, und sagt auch dann, dass sie zu viel trinkt oder so, dass sie dann und nicht klarkommt. Mhm. Macht sie das im ist sie besoffen, wenn sie dich schlägt? Ja, das ist es ja. Also am Anfang war sie halt auch betrunken, zum Beispiel die ersten Male, wo ich auch da vom Osterfeuer kam und so weiter. Aber mittlerweile ist es halt auch schon das Öfteren passiert, wo sie nicht betrunken war. Hm. Aber ja, vom Osterfeuer, ich hatte verstanden, dass du betrunken warst, also vom Osterfeuer kam. Da war ich ja betrunken, aber da hatte sie auch getrunken. Ach so, ja. Also zu Hause dann wohl, auf jeden Fall war sie auch alkoholisiert. Es passiert halt immer, wenn ich irgendwie nach Hause komme, wenn ich länger weg war oder wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn sie dann in einem beruhigten Zustand, tut es ihr leid? Versucht sie das zu erklären? Genau. Und da hat sie auch schon des Öfteren geweint, wenn wir darüber gesprochen haben. Ja. Und das dann halt auf Alkohol geschoben oder auf... Halt, dass sie selbst weiß, dass sie psychisch angekratzt ist. Ja. Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin Einzelkind, ja. Könnte deine Mutter alleine leben? Das ist es ja, glaube ich nicht. Also sie, wie gesagt, man sieht ja daran, dass sie auch psychisch, sag ich mal, nicht auf dem besten Stand ist. Und ich bin halt auch nicht in der Lage, sie jetzt da... Ja, meine Frage ist, könnte sie alleine leben? Theoretisch schon, ja. Da würde das Ganze ja erstmal, dann würde das Ganze ja erstmal entzerrt, wenn du nicht mehr, du bist ja auch schon 26, wenn du nicht mehr zu Hause wohnen würdest. Ja. Darüber hinaus wäre es natürlich sehr, sehr ratsam, wenn du es schaffen könntest, deine Mutter davon zu überzeugen, dass sie zu einem Therapeuten, einem Psychiater, zu einem Arzt geht. Das habe ich ja schon des Öfteren versucht, aber sie sagt halt, dass sie das nicht kann und sie sagt auch dann jedes Mal, dass sich das ändern wird, dass das abstellen wird. Okay, ja. Dann wäre aber schon ein konsequenter Schritt, wenn du sagen würdest, okay, wenn du das nicht möchtest und du dich auch noch nicht bemühst um eine Therapie, dann gehe ich, dann ziehe ich aus. Ja, das sagst du jetzt so leicht, aber... Was ist daran schwer? Ja, natürlich wäre es konsequent. Ja, es ist für mich emotional einfach schwer, ja. Weil, wie gesagt, mein Vater ist gestorben und es ist halt... Okay, es ist schon ein paar Jahre her, aber es ist halt für mich nicht so einfach, meine Mutter jetzt allein zu lassen. Nein, du sollst dich auch weiter um deine Mutter kümmern, aber der Zustand ist ja sehr, sehr verspannt zwischen euch beiden. Richtig. Ihr Zustand selbst ist schon verspannt, ihr eigener Lebenszustand und zwischen euch beiden auch. Also da schwelt ein ständiger Konflikt. Den könnte man ja schon mal erstmal so ein bisschen entkräften, indem du ausziehst, du sollst dich auch weiter um deine Mutter kümmern. Du musst ja auch nicht 100 Kilometer wegziehen. Aber dass so dieses alltägliche Zusammensein schon mal auseinander dividiert ist. Also da denke ich jeden Tag dran, so. Aber bisher fehlt mir irgendwie der Mumm, das auch durchzuziehen, ne? Finde ich sehr wichtig und sehr richtig, das zu machen. Und ihr weiterhin noch Möglichkeiten hinzulegen oder sie doch immer wieder zu animieren, etwas zu unternehmen, bis sie es hoffentlich dann selbst kapiert, dass sie scheint ja dann auch ein Alkoholproblem zu haben. Ja, mehr oder weniger schon, ja. Also das ist eine ganze Menge, ist da im Argen. Das heißt, die müsste wirklich ganz dringend in gute therapeutische Behandlung. Das denke ich auf jeden Fall, ja. Aber man kann halt jemanden auch da nicht so zwingen. Nein, kann man nicht. Aber das kann man nicht. Aber du kannst entscheiden, dass du gehst. Das kann man. In der Hoffnung auch, Klaus, dass sie vielleicht dadurch wachgerüttelt wird. Weißt du? Ja. Aber ich habe auch halt Angst, dass sie vielleicht dann total abstürzt, ja, oder und dann sich jeden Tag, sage ich mal, zusäuft. Du wirst das Saufen auch nicht aufhalten können, so scheint mir das. wenn sie, wenn sie selbst das nicht thematisiert und problematisiert. Also meine spontane Idee ist jetzt wirklich, dass du da raus musst. Und es ist ja auch Zeit mit 26. Möchte aber gerne nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst und die dir noch ein paar Einschätzungen geben kann zu deiner Mutter oder auch vielleicht den einen oder anderen Rat noch. Ja, okay. Meine Psychologin heute Nacht heißt Heide und ich bitte dich aufzulegen und sie ruft dich gleich wieder an. Ganz klar, ich wollte noch was sagen, ja. Ja? Ich grüße noch Heid, Slow, Skinny, Suppe, Oleg, Poschi und alle aus der Shoutbox und so, ja. Okay. Alles klar. Alles Gute, Klaus. Wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, danke. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Karl und Karl ist 22. Guten Morgen, Karl. Ja, hallo, Domian. Karl mit C? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass meine Freundin, mit der ich schon seit über 4 Jahren zusammen bin, mich vor 10 Tagen betrogen hat. Und Wie hast du es erfahren? Sie hat mir, es war in der Nacht von Sonntag auf Montag und sie hat mir dann am Montagabend gestanden unter Tränen, was da passiert ist. Was ist denn da passiert? Ja, sie hat sich ganz normal eigentlich mit einem gemeinsamen Freund getroffen, einfach nur einen Abend in der Bar. Mhm. Aber dann kam wohl mehr und mehr so Avancen von ihm und sie hat sich auch Komplimenten überschütten lassen ein wenig. Und dann ist es dann wohl irgendwie passiert, dass sie dann zu ihm gefahren sind und Sex hatten. Mhm. Sie ist nicht verliebt in den? Nein, das überhaupt nicht. Sie hat sich danach eklig gefühlt und wollte einfach nur mich und ihr verzeihen und sowas. Wir führen eigentlich eine sehr intensive Beziehung und wir waren auch immer ehrlich zueinander und ich hätte das jetzt auch... Immerhin war sie so ehrlich und hat es dir gleich gesagt. Das ist richtig und das halte ich ihr auch zugute. Finde ich auch, ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon eine Menge Zeug durchgemacht in unserer Beziehung. Also in dieser Zeit ist ihre Mutter gestorben und das waren schwerere Monate als das, was das jetzt eigentlich ziemlich Bedeutungsloses war im Endeffekt. Wie ist denn deine Stimmung im Moment und dein Gefühl zu ihr? Naja, also die letzten 2 Wochen waren... so ein Gefühlschaos irgendwie. Also auf der einen Seite hatten wir sehr, sehr schöne Momente und wir waren uns übertrieben nah. Mhm. Und auf der anderen Seite, muss man dann halt doch immer wieder daran denken, so dass das natürlich trotzdem ein Vertrauensbruch war. Klar, aber normal. An der Beziehung an sich zweifle ich ja nicht. Ja. Warum rufst du an? Ja, mir geht es eigentlich jetzt darum, das ist ja ein wenig verstrickt in dem ganzen Freundeskreis. Also wie gesagt, ich kenne den Typen schon seit der 7. Klasse und er kennt meine Freundin seit 4 Jahren und wir haben gemeinsame Freunde und ich weiß nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, das nach außen zu tragen. Sollen wir jemanden einweihen? Und meinen besten Freund habe ich schon eingeweiht. Und wir wissen jetzt nicht, wie wir damit verfahren sollen, dass wir uns dann nicht auf irgendeiner Party begegnen und das dann irgendwie komische Blicke oder komische Reaktionen von Leuten gibt und weil wenn die Sache rauskäme, sage ich mal, im Freundeskreis, dann wäre ja nicht nur der Ruf von ihm ruiniert, sondern auch der von meiner Freundin und das würde unsere Beziehung dann wahrscheinlich noch weiter belasten und sowas können wir eben verhindern. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen frei machen von der Meinung der Leute. Wichtig ist erstmal ist ganz, ganz wichtig, dass ihr beiden wieder für euch eine klare Linie findet, dass du natürlich noch verletzt bist, wäre ich auch, ist auch normal, aber es ist einmal passiert, sie hat es dir sofort gesagt, sie sagt, dass es ihr leid tut, das sagt sie, ne? Und ihr habt, wie gesagt, unter Tränen gestanden. Ja. Hat sie denn eigentlich versucht, dir zu erklären, warum das so ist? Ja, das hat sie schon. Das ist mehr so das Unbekannte und vielleicht der Reiz des Fremden einfach. Wie alt ist sie? Diese immer von der Gesellschaft irgendwie vorgeschriebene Lust am Neuen und so weiter. Ja, verstehe. Wie alt ist sie? Sie ist 20. 20. 4 Jahre zusammen ist in der Zeit so in eurem Altersabschnitt schon eine lange Zeit. Ja, ziemlich. Auf jeden Fall. Wie ist denn so euer Sexleben? Ja, eigentlich traumhaft. Traumhaft. Kann man nicht anders sagen. Ja, also auch für Sie. Ja, auch für Sie. Also sie fand den Sex ja auch schlecht während des Betrügens und das hat alles nicht so hingehauen. Mhm. So wie sie es berichtet hat, war es auch eigentlich mehr so ein Trauerspiel und nichts hat Also ist die Erklärung ja wirklich schlüssig, dass sie hat mit 16 nicht kennengelernt, ihr seid 4 Jahre zusammen, dass sie vielleicht dann irgendwie da neugierig war, mal was anderes zu machen und ist jetzt bitter auf die Nase gefallen. Also das heißt im Klartext, ihr beiden kommt für euch wieder auf die richtige Bahn. Ja, also wir wohnen jetzt auch seit einem Monat zusammen und ich will das, was wir uns aufgebaut haben, auch irgendwie nicht so für so eine blöde Sache wegwerfen. Finde ich auch. Finde ich eine gute Einstellung. So, jetzt zu den anderen Leuten. Ich finde richtig, dass ihr die ganz engen Freunde, vielleicht sind es dann nur 1-2 Leute, dass die eingeweiht sind. Ansonsten würde ich einfach gar nicht mehr über diese Sache reden. Wenn das rauskommt, sollte der Typ quatschen. Man weiß es ja nicht. Mit dem habe ich mir auch noch vorgenommen zu reden. Ja, ich spiele da nicht erst in Macho. Nee, das habe ich nicht vor. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass, naja, keine Ahnung, meine Idee war jetzt, dass er sich von Partys jetzt erstmal dieses Jahr fernhält, so ein bisschen, dass wir unsere Ruhe haben erstmal vor ihm und dass es dann einfach keine blöden Begegnungen gibt, auf die man nicht vorbereitet ist. Okay, ich weiß nicht, ob der sich darauf einlässt oder ob du da ein neues Fass aufmachst und neue Probleme vielleicht schürst. In der Regel finde ich es einfach klug, nichts zu machen. Wichtig, ihr beiden seid wichtig und wichtig ist dann der ganz enge Freundeskreis, wie gesagt, vielleicht 2-3 Leute um euch herum, dass die Bescheid wissen und der Rest ist egal. Und wenn sie es wissen, dann wissen sie es halt. Mein Gott, wir alle sind nicht Heilige und allen passiert irgendwie schon mal sowas und dann ist es auch nicht schlimm. Und dann wird er mal 1-2 Mal drüber getuschelt und dann ist die Sache vergessen. Ja, da hast du irgendwie recht. Wirklich, ja, wirklich. Entscheidend seid ihr beide. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr beiden euch klar seid über euch und was ihr wollt und dass du ihr verziehen hast, dann ist es gut. Mach dir nicht so einen Kopf über andere Leute. Und mit dem Ansprechen, wenn du ihn nochmal ansprechen willst, weiß ich nicht. Ja, mach es. Aber ich würde da auf keinen Fall einen neuen Konfliktherd entstehen lassen. Wenn du merkst, dass der sich darauf nicht einlässt, geh, lass ihn in Ruhe. Ja. Ignoriere. Ja. Ignorieren ist immer das Allerbeste in so einer Lage. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, also. Das wäre es, was ich dazu sagen kann, Karl. Ja, also danke vielmals. Sehr gerne. Ich habe noch eine Frage und zwar, wie stehst du zu dem Thema, dass wir uns jetzt kontaktmäßig vollkommen von dem Typen trennen? Es kann ja im Prinzip sein, dass er jetzt noch irgendwann auftaucht, vielleicht auch erst in einem Jahr oder in 2 Jahren und wie sollen wir dann in der Situation damit umgehen oder das finde ich auch verhindern, dass das dann so zu peinlichen Momenten führt? Ja gut, in der Öffentlichkeit kannst du es ja nicht verhindern, wenn ihr auf einer Party seid und der ist auch da, dann ist der halt da. Aber ich würde dann halt auch so einen direkten persönlichen Kontakt würde ich einfach ausschlagen. Daran bist du nicht interessiert und daran ist deine Freundin nicht interessiert. Ja, sie hat ihn ja davor halt so als intellektuellen Freund, einer der wenigen intellektuellen Freunde wahrgenommen und ja. Okay, das ist jetzt vorbei. Und das ist mit diesem Vorfall jetzt vorbei. Also eine Distanz würde ich da schon schaffen. Also so konsequent sollte man dann sein. Dann ja, haben, ne? Absolut, ja. Und sonst ist das so verkrampft zwischen euch dreien und dir und ihm und so. Ja, das finde ich, kann man machen, ja. Ja, okay. Mein Lieber. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja, mache ich. Alles Gute, Karl. Tschüss. Tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Guten Tag dabei. Tschüss. Tschüss. Hier ist Hildegard, 54. Guten Morgen, Hildegard. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin etwas nervös. Ach, das wird gleich vergehen, Hildegard. Okay. Also ich wollte nochmal auf das Thema von gestern zurückkommen, Jahr 2010. Ja, gerne. Und ich hatte letztes Jahr im August, bin ich von 3 Jugendlichen niedergestreckt worden. Also ich bin Busfahrerin und bin attackiert worden. In welcher Stadt? Freiburg. In Freiburg. Mhm. Erzähl mal genau, was da vorgefallen ist. Also die hatten während der Fahrt, also ich war im Stadtverkehr, während der Fahrt haben sie Fahrgäste körperlich, also tätlich angegangen. Wie alt waren die ungefähr? 15. 15, so jung? 3 15-Jährige. 3 Jungs? Zwei Jungs und ein Mädchen. Ja. Und ich habe dann nach ein paar Haltestellen, habe ich dann Ich musste, glaube ich, anhalten, weil es gehen ja immer Fahrgäste rein und raus. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und habe nur einfach gesagt, verhaltet euch ruhig, bleibt ruhig sitzen und lasst die Leute in Ruhe, dann könnt ihr in Ruhe mit weiterfahren. Mhm. Und dann sind die zwei Jungs ganz langsam und das Mädchen ganz langsam hinten die Türe raus. Das Mädchen hat mich noch beschimpft, als Dreckfotze, Schlampe, alles Mögliche. Mhm. Und die zwei Jungs sind vorne wieder rein und wollten mich beklauen. Mhm. Und was aber nicht ganz funktioniert hat, weil ich meine Sachen gut verstaut habe. Mhm. Und wir haben ja auch Wertsachen bei uns. Und das Mädchen sollte mich ablenken, aber wir sind es gewohnt. Kurze Frage, was für Wertsachen habt ihr bei euch? Geld. Geld. Mhm. Und Fahrscheine. Achso, weil du auch die du kassierst auch ab, wenn die Leute einschalten. Achso, verstehe. Mhm. Ja. Und und dann auf die Beschimpfung von dem Mädchen habe ich halt gar nicht reagiert. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann vor die Tür gesprungen und das Mädchen hat mir dann in die Haare gegriffen und wollte mich an die Bude ziehen. Mhm. Aber ich wäre stärker gewesen wie das Mädchen. Ich habe mit ihr gecatcht und dann haben ihr die Jungs geholfen. Mhm. Einer hat mit dem Fuß mich ins Gesicht getreten. Da lagst du schon auf dem Boden? Nein, ich lag da nicht auf dem Boden. Er hat mich ins Gesicht getreten. Ich stand noch. Ja. Und dann ist der andere gekommen, weil der das auch nicht geschafft hat, mich runterzukriegen und hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Da waren andere Leute zugegen noch? Ja, da ein junger Mann hat mir geholfen. Waren denn in dem Bus waren gar nicht? Aber die anderen Leute, die haben Angst gehabt und haben nichts gemacht. Ist das wahr? Ja. Ist das wahr? Wie viele Leute waren im Bus? Ich schätze mal 10. 10? Ich weiß es nicht und genau. Nur einer ist rausgekommen und hat ihm geholfen? Und er hat auch Faustschläge abgekriegt. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe aber noch zuvor die Chance gehabt, Überfalltaste zu drücken. Mhm. Habe ich ja auch gemacht. Mhm. Und dann ist, glaube ich, Polizei gekommen. Ich weiß nicht, es war dann auch ein Riesengeschrei und überhaupt und so. Mhm. Und dann sind sie weggelaufen, weil sie mit der Polizei natürlich nichts zu tun haben wollten. Aber bis die Polizei kam, da vergeht dann ja eine ganze Weile. Ja. Da wart ihr in Rangeleien verstrickt. Ja, in sehr großen Rangeleien, ja. Und ich habe dann ja auch sehr geblutet aus der Nase, weil ich hatte einen Nasenbeinbruch und Kieferbruch. Hat der Typ, der 15-Jährige, aber oder haben die kräftig zugelangt? Ja. Mhm. Absolut. Waren die noch auch noch bewaffnet? Hatten die Schlagring oder irgendwas? Nee. Nein, das nicht. Nee, aber waren sie nicht. Nee, die Zeit vergeht ist natürlich sehr lange, aber ich vermute, dass es nur 5 Minuten waren, bis Polizei und Krankenwagen dann da war. Aber ich bin wieder fassungslos, wenn ich das höre. Da sitzen 10 Leute im Bus und gucken sich das Geschehen an und unternehmen nichts. Das heißt, wenn die alle gemeinsam rausgekommen wären, hätten die überhaupt keine Chance gehabt. Dann wärst du sofort in Sicherheit gewesen. Das Normalzustand. Mein Gott, mein Gott. Wenn man mit einer Straßenbahn fährt, die 200 Leute drin hat, ist man trotzdem alleine als Fahrer. Das glaube ich. Keiner hilft. Traurigerweise ist das so. So, da kam die Polizei. Waren die dann noch da? Nein, die sind abgehauen. Aber das Mädchen hat Ausweis verloren. Das heißt, man hat die erwischt dann hinterher? Ja. Alle drei? Ja. Mhm. Und was ist da? Das Mädchen war schon vorbestraft wegen Gewalttätigkeiten. Ja. Die sollte am nächsten Tag in Haft, in Jugendarrest. Mhm. Ich glaube, sie ist auch hingegangen und dann ist sie wieder weggelaufen und der Vater hat sie wieder hingebracht und dann ist sie nach Bühl in Frauengefängnis gekommen, in U-Haft. Und sie ist auch schon verurteilt, weil sie eben noch andere Dinge auf dem Kerbholz hatte. Ich weiß gar nicht alles, aber auch Gewalttätigkeiten. Weißt du, zu was sie verurteilt wurde? 2 Jahre mit Vorbewährung. Ja. Also Vorbewährung bedeutet, sie hatte schon Bewährung und es hat mir ihr nochmal eine Chance gegeben. Aber 2 Jahre müsste sie absitzen, wenn sie nochmal was macht. 15 Jahre, ne? Ist sie alt. Und die beiden Jungs, was ist aus denen geworden? Die sind noch nicht verurteilt. Also da hat der Prozess noch gar nicht stattgefunden. Weißt du, ob das Ersttäter sind? In Gewalttätigkeiten sind es Ersttäter, aber sie sind auffällig gewesen wie Drogendelikte. Mhm. Das muss doch für dich, du bist als Busfahrerin, wie lange fährst du schon Bus? Acht Jahre. Mhm. War das das erste richtige, heftige Erlebnis, das du hattest? Gegen mich persönlich, ja, aber ansonsten hat man schon viel Gewalttätigkeiten mitgekriegt. In der Tat. Ich habe so die Klischeevorstellung, Freiburg, das ist so ein friedliches Idyll. Nein. Da passiert, also in Berlin, Köln, in Hamburg und so, da passiert das, aber das passiert auch in Freiburg. Ja, Freiburg liegt ganz weit vorne in der Kriminalitätsstatistik. Mhm. Hast du Angst, wenn du Bus fährst? Vor allen Dingen nach diesem Vorfall? Nach diesem Vorfall. Vorher hatte ich keine Angst. Also wir hatten im Vorfeld, vorher waren auch schon heftige Geschichten, als man, oder man hat Polizeieinsätze gehabt, weil man irgendwelche Schläger im Fahrzeug hatte, also Bahn oder Bus oder so. Aber irgendwie, ich habe mich immer stark gefühlt und ich werde mit der Situation fertig. Und jetzt ist natürlich eine andere Sache. Das glaube ich. Und das hat ja sicher eine ganze Weile gedauert, ehe das wieder alles heil war im Gesicht. Ja, das hat eine Weile gedauert. Mhm. Also so ein Nasenbeinbruch, Kieferbruch, dauert so ungefähr 3 Monate. Ja, ja, das ist eine unschöne Angelegenheit. Ich nenne sie mal die Feigen, die im Bus saßen. Haben die wenigstens ausgesagt, als Zeugen für dich ausgesagt? Ja, das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Ja. Ja. Und als der Prozess stattgefunden hat gegen das Mädchen, da waren 16 Zeugen, also die waren nicht nur aus dem Bus, sondern wegen anderen Geschichten, aber ich hab niemanden gesehen, weil man ja Termin gehabt hat und da waren die anderen schon wieder weg. Mhm. Ach, das Mädchen hast du gesehen? Ja. Ja. Was für einen Eindruck machte das Mädchen vor Gericht? Das Mädchen, saß da wie ein Häufle Elend und hat geweint. Sie hat sich zum Schluss unter Tränen entschuldigt. Naja, waren die Eltern auch da? Ja, ich glaube schon. Es ist für mich ist die Situation ein bisschen ungewohnt gewesen. Und da waren, also weil ja Jugendgerichte sind ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da waren schon Angehörige gesessen. Aber ich konnte mir jetzt die Gesichter nicht einprägen, weil die waren dann auch hinter mir. Wenn solche Dinge immer wieder bei euch passieren und du hast es jetzt selbst erlebt, kam da schon mal der Gedanke, diesen Job nicht mehr weiterzumachen? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Ich fahre für mein Leben gern Bus. Ja, eine leidenschaftliche Busfahrerin. Ja. So Linienverkehr, ne? Stelle ich mir vor. Linienverkehr. Mhm. Ja. Straßenbahnfahrerin, Busfahrerin. Finde ich einen ganz erschütternden Satz, den du gerade gesagt hast, wenn ich mit dem Bus fahre und da sitzen 30 Leute drin, bin ich im Prinzip alleine. Ja. Das ist ein harter Satz, finde ich. Das ist aber so, das wissen meine Kollegen auch. Mhm. Also man verlässt sich überhaupt nicht auf das Publikum, sondern Nein. Man ist auf sich alleine eingestellt. Man ist auf sich alleine eingestellt. Was würde euch Busfahrern denn helfen? Gibt es da Überlegungen? Irgendwas? Ja, es gibt inzwischen Überlegungen. Also ich meine, mein Fall hat jetzt wieder neue Überlegungen in Gang gebracht. Nur ich bin nicht auf dem neuesten Stand im Moment. Jetzt sag mal so die Richtung. Was könnte ja, man... Ja, wie man die Busfahrer und Straßenbahnfahrer besser schützen kann. Ja. Und wie könnte man das machen? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ja. Das ist fast nicht lösbar. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Das ist fast nicht lösbar. Also fährt das Risiko immer mit? Ja. Absolut, ja. Aber auch tagsüber, nicht nur nachts. Nachts ist es wahrscheinlich schlimmer. Ja. Die Angst größer, wenn es dunkel ist oder wenn, ja, wenn du... Ja, da freitags, samstags, wenn die vielen Partys stattfinden im Stadtbereich, ja. Es wird ja sehr viel Alkohol konsumiert. Ja, ja. Und wenn man dann noch in entlegene Stadtteile fährt, wo nicht so viel los ist, ist es wahrscheinlich dann immer noch beängstigender für dich und für euch. Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen, Helga, dass das die prägende Erinnerung für 2010 von dir ist, wenn du an das Jahr denkst. Absolut richtig, ja. Dann wünsche ich dir und deinen Kollegen von Herzen, dass nichts passiert mehr. Ja. Und wenn irgendwas doch passieren sollte, dass es ein paar mehr couragierte Menschen gibt, die euch dann zur Seite stehen. Ja, aber Zivilcourage ist ganz weit unten. Ja, ja. Also das wissen wir alle, wir sind alleine. Hat denn wenigstens, ich meine, die da in dem Bus saßen, die konnten ja nicht sehen, dass du deinen Notknopf gedrückt hast. Ja. Hat wenigstens einer von sich aus per Handy die Polizei? Ja. Das schon? Das auch noch, ja. Das haben sie gemacht? Ja. Ja, Gott sei Dank. Das war der junge Mann, der auch noch Schläge abgekriegt hat. Ach so, nur der hat das gemacht? Ja. Ja. Liebe Hildegard, auf dass dir sowas nicht wieder passiert, das wünsche ich dir wirklich. Ja, wünsche ich mir auch. Alles Gute und schöne Grüße in das schöne Freiburg. Danke. Tschüss. Und du machst eine tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 31 haben wir und wir machen weiter mit Pia. Pia ist 20. Guten Morgen, Pia. Hallo. Hallo, Pia. Was ist dein Thema? Ja, und zwar habe ich also 2010 einen Sohn geboren. Gratulation. Ja, also am 8.5. Mhm. Und es ging auch eigentlich eine Zeit lang also gut und wir waren auch glücklich und haben eine Wohnung bekommen, mein Partner und ich. Mhm. Und wollten am 6.12. dann mit meiner Mama und meinen Geschwistern Nikolaus feiern. Mhm. Den ersten Nikolaus. Mhm. Und ich bin dann rein am Abend, um den Kleinen zu wecken. Mhm. Weil er eben das auch sehen sollte. Und habe ihn dann schon tot im Bett gefunden. Ach du. Und dann haben wir halt probiert, also mein Schwager hat probiert, ihn wiederzuholen. Haben auch sofort Notarzt und alles angerufen. Mhm. Und dann kamen die auch recht schnell und haben auch probiert, dann über eine Stunde den wiederzuholen. Und ist aber nicht gegangen. Das heißt, das war, was man so nennt, plötzlicher Kindstod? Genau. Mhm. Das muss doch für dich oder für euch eine Katastrophe sein. Ja, auf jeden Fall. Wie geht es dir denn heute? Naja, also meine Familie hat mich eigentlich sehr gut aufgefangen. Ich bin jetzt auch momentan bei meinem Bruder. Ich gehe mal davon aus, dass das dein erstes Kind ja. war. Mhm. War das ein Wunschkind? Ja. Wie lange warst du mit deinem, oder bist du mit deinem Partner schon zusammen? Es werden jetzt 2 Jahre. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann in das Zimmer geht und den Kleinen rausholen aus dem Bett und man bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, das kann man doch gar nicht glauben, oder? Nee, mein ersten, also es war ja, wie gesagt, bei meiner Mama. Der war bei meiner Mama im Ehebett gelegen. Mhm. Und wo ich den dann aufgedeckt hatte, weil er sich immer irgendwas drüber gezogen hatte über den Kopf, mhm. habe ich dann auch direkt gesehen, dass was nicht stimmt, weil er so Schleim halt eben im Gesicht hatte. Mhm. Meine Mutter hat dann auch direkt gemeint, dass er sich vielleicht eventuell angespuckt hätte oder so und mhm. hat ihn dann sofort hochgenommen. Und da hat man halt dann schon gesehen, dass er eigentlich nicht mehr, also hat sich nicht mehr bewegt und gar nichts mehr. Mhm. Wie lange war er da schon verstorben? Das wissen wir noch nicht, es ist noch kein Bericht gekommen. Ja. Aber die Ärzte haben gemeint, dass er war schon kühl und die Restwärme, was er hatte, haben die Ärzte gemeint, dass es noch von der Bettdecke eben gekommen ist. Mhm. Wie lange lag er da in dem Bett? Wann hast du ihn hingelegt? Vorher? Also meine Mama hat ihn hingelegt, weil ich zum Einkaufen gegangen bin noch an dem Tag. Hm. Ich weiß nicht, so zwischen 4:30, 5 sowas. Und dann 7:30 bin ich dann rein und wollte ihn eben wecken. Ja. Gab es da Momente, wo du, wenn auch natürlich ungerechterweise, aber trotzdem wäre es ja erklärlich, dass du deiner Mutter irgendeinen Vorwurf gemacht hast? Nein, überhaupt dass nicht. Nein, das nicht. Dass sie macht sich selber Vorwürfe, aber ich mache überhaupt keine Vorwürfe, überhaupt nicht. Mhm. Dann gab es wahrscheinlich große Turbulenzen, dann kam der Krankenwagen, die Polizei sicherlich ja, auch. Ja, Kriminalpolizei, alles. Mhm. Und dann ist ja der Kleine in die Gerichtsmedizin gebracht worden? Genau, ja. Mhm. Wann war die Beerdigung? Wann war die Beerdigung? 2 Wochen danach ungefähr. Hm. Wie hast du das denn erlebt? Ja, schlimm halt. Ich meine, es ist keine Beerdigung wirklich schön, aber bei den ersten Kindern, vor allem ist es noch ein Baby, ich meine, er hatte noch nicht recht viel erlebt. Hm. Und da ist es natürlich noch schlimmer. Wie ist das heute? Wie gehst du mit dieser Trauer um? Diese Trauer ist ja jeden Tag da. Ja, ich weiß, also wir glauben eigentlich alle an Gott und wir denken, dass eventuell, keine Ahnung, Gott aus einem bestimmten Grund ihn zu sich geholt hat, weil er eben was anderes mit ihm vorhat oder sowas. Also sowas sind halt so Dinge, wo ich mich mit trösten kann, einigermaßen. Ja. Und dass ich mich halt, also ich versuche mich auf jeden Fall jeden Tag erneut irgendwie abzulenken. Hm. Natürlich kann man das nicht, die Gedanken sind immer und auch dann, wenn ich halt zur Ruhe komme oder mal kurz alleine bin, dann kommt es auf einmal wieder, aber... Hm. Gehst du zum Friedhof? Ja. Oft? Ja. Hm. Hast du das Grab in einer besonderen Weise gestaltet? Mit Engel. Mit Engel, Ja. Weil wir gesagt haben, es ist jetzt ein kleiner Engel geworden. Und es war auch schon, wo er noch gelebt hat, hat er immer Freude und alles ausgestrahlt. Und dann haben wir eben gesagt, er kriegt lauter Engel auf sein Grab. Was für ein Name hatte das Kind? Nico. Nico. Ja. Hat das jetzt etwas verändert, auch zwischen dir und deinem Freund? Ist in der Beziehung irgendwas passiert jetzt durch dieses Unglück? Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen auseinandergelebt haben wir uns schon. Ja, auseinander. Weil er trauert für sich lieber alleine, sag ich mal. Und ich bin halt diejenige, was eben den Halt von meiner Familie braucht. Und die geben es mir ja auch. Und er ist eben lieber alleine und hört sich dann zu Hause Musik an oder... Er ist halt auch in der gemeinsamen Wohnung von uns, das, was ich sage, was ich eigentlich noch nicht so wirklich kann, weil da eben auch lauter Erinnerungen dran hängen. Ja, diese Wohnung gibt es noch? Ja. Ja, ja, also man schafft ja auch sehr viel an, wenn man ein Kind bekommt, von Kleidungsstücken bis hin zu kleineren Spielsachen schon, das ist alles noch da in der Wohnung. Ja. Warst du denn seitdem schon mal in dieser Wohnung wieder? Ja. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Dein Freund wohnt wieder in dieser Wohnung oder geht er nur ab und zu dorthin? Nee, der wohnt wieder. Der wohnt auch wieder. Ich habe jetzt auch vor kurzem 3 Tage dort geschlafen. Wie war das für dich? Komisch, leer. Also die Leere ist da, weil man muss nicht mehr in der Nacht aufstehen oder... Also ich sage immer, man hat halt einfach irgendwie keine Verantwortung mehr für dich jetzt. Ja. So musste man halt immer gucken, hat er alles da? Ja, klar. Oder ja. Und jetzt kann ich machen und tun, was ich will, hingehen, wo ich will, wann ich will. Was planst du oder was plant ihr mit den Sachen zu machen? Also jetzt erstmal will ich sie im Keller tun. Und dann weiß ich es noch nicht wirklich. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass du sie im Keller tust, weil sonst tut es zu sehr weh, wenn du alles aufbewahrst und alles unangetastet lässt. Ja. Es ist sicher auch ein guter Schritt zum Verarbeiten und zum Trauern, wenn du das nicht immer siehst. Leg es erstmal in den Keller und dann kann man weiter gucken. Hast du Sorge, dass eure Beziehung vielleicht sogar daran zerbrechen könnte? Nein, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ja. Also lieb haben wir uns auf jeden Fall noch und wenn ich ihn brauche, dann ist er auf jeden Fall auch noch da. Und die 3 Tage, wo wir jetzt auch zusammen in der Wohnung eben verbracht haben, waren eigentlich auch ganz normal, sag ich jetzt mal. Ja. Habt ihr denn dann, als ihr in der Wohnung zusammen wart, auch viel drüber gesprochen? Ja. Ja, das ist auch gut. Ja, jeder trauert ja auch anders. Das muss man ja auch akzeptieren. Eben, ja. Und wenn ihr beiden trotzdem auch darüber sprechen könnt, ist das schon mal ein guter Schritt. Es gibt ja auch, es gibt eine bundesweite Vereinigung, die heißt Verwaiste Eltern. Hast du das schon mal gehört? Nee. Da treffen sich, das ist eine Selbsthilfegruppe, treffen sich Menschen, die ein Kind verloren haben. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wäre das für dich oder für euch auch interessant, da mal Kontakt aufzunehmen. Ja, ich habe jetzt schon im Internet mit meiner Schwägerin nachgeforscht, weil ich eben auch gesagt habe, ich hätte gerne mal mit einer Mama darüber reden, die was es eben auch durchlebt hat. Genau. Aber ich möchte eine haben, die was schon jetzt wieder ein Kind hat, weil ich sage... Auch wenn es jetzt ein bisschen dumm klingt, sage ich jetzt mal. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Kinder haben oder ein Kind haben. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich ja dann immer diese Angst mit mir habe, dass wenn ich jetzt da reingehe, dass es vielleicht wieder so ist. Oder. Ach, das ist interessant. Das heißt, du suchst dann schon jemanden, um auch zu erfahren, wie man damit umgeht und wie man das dann erlebt, ein zweites Kind zu haben und wie man dann auch mit der Angst umgeht. Genau. Da bist du aber noch nicht fündig geworden. Nee, noch nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir dir ein bisschen oder euch ein bisschen helfen können. Ja, Pia, dann schlage ich vor, dass meine Psychologin dich gleich mal anruft und wir gucken mal ein bisschen, ob wir dir eventuell helfen können. Okay. Grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, dass mir das sehr, sehr leid tut und bestelle auch deinem Freund herzliche Grüße von mir und mein Beileid. Und ich würde mich freuen, wenn wir euch ein bisschen helfen können. Okay. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute von Herzen, Pia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, mit wem geht's weiter? Mit Thomas geht's weiter. Der heißt Thomas, ja. Und der ist 36. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Thomas, du hast mich angerufen. Ja, ja, weil ich glaube, ein psychisches Problem habe, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ja. Mir wurde Ende des Jahres ein Defibrillator eingesetzt. Ja, wo? Ja, unterhalb des Brustmuskels, das Herz, weil ich Herzrhythmusstörungen habe und ja, diese Krankheit, die ich habe, die kann zu Herzrhythmusstörungen, Herzstillstand führen. Mhm. Und ja, ich fühle mich ein wenig, ich weiß nicht, alleine. Oder ist das so eine Art, ich weiß es gar nicht, ist das so eine Art Herzschrittmacher? So eine Art Herzrhythmusmacher, genau. Ja, aber er aktiviert sich praktisch nur, sobald er erkennt, dass ich Herzrhythmusstörungen habe. Verstehe, ja. Mhm. Aber ich finde es halt für 36 Jahre, die ich jetzt bin, doch ein bisschen hart. Und vor allen Dingen jetzt ist, was auch die Ärzte gesagt haben, ist, dass die Batterie nach ungefähr 7 Jahren wieder erneuert werden muss. Das heißt, sie schneiden mich wieder auf, ja, wieder eine Operation und erneuern dieses Gerät. Ja, wobei ich bin nicht genau informiert, aber ich weiß, dass das ein absoluter Routineeingriff ist und eine kleine OP ist, diese Batterie zu erneuern. Also nichts Gewichtiges und Schwieriges. Ja gut, aber Domian, du musst mich verstehen, ich habe Angst. Also Angst ist vielleicht das verkehrte Wort, aber ich sitze jetzt da, ich habe Schmerzen, weißt. Ja. Ich muss mich erstmal an diesen Fremdkörper gewöhnen. Ja, ja. Na, ich verstehe auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, dass du mit 36 in dem Alter schon so ein Ding brauchst. Andererseits gibt es natürlich viele Menschen, auch jüngere Leute, die Herzerkrankungen haben. Wie haben die Ärzte dir das denn erklärt? Was haben die gesagt? Wenn du jetzt dieses Gerät implantiert bekommen hast, kannst du dann ganz normal leben? So haben sie es mir erklärt, ja. Mhm. Sobald ich mich daran gewöhnt habe, sprich die Narbe verheilt ist, ich mich an dieses Fremdkörpergefühl gewöhnt habe, ja, kann ich ganz normal weiterarbeiten. Wenn du mit der Hand über deine Brust gehst, fühlst du dieses Gerät? Ja. Kann man das auch sehen, durch die Haut durch? Also sehen nicht, nein. Nein, aber man fühlt... Weil es sitzt unter dem Muskel. Mhm. Und man kann es fühlen. Ja, und du musst keinerlei Rücksicht nehmen, so du kannst joggen, du kannst alles möglich machen, was man so normal macht. Ja, es gibt einige Einschränkungen, die man halt so mitkriegt in Bezug auf elektrische Geräte, weil ich auf Bau arbeite. Mhm. Und ja, aber selbst die Ärzte unterscheiden sich immer von ihren Aussagen. Ja. Sei es jetzt eine Bohrmaschine, Stichsäge, das klingt jetzt wie, vielleicht wie ein Lappali, aber für mich ist es wichtig. Ja, natürlich, das verstehe ich schon. Das heißt, du bist ein harter Arbeiter. Wenn du auf dem Bau arbeitest, dann musst du ordentlich zulangen. Ja, ja. Vor allen Dingen, ich bin selbstständig. Ja. Mhm. Also jeder Tag, wo ich daheim bin, ist verlorenes Geld. Ja. Beziehungsweise ich verdiene nicht. Ja. Du sagst das gerade noch, das tut mir weh, ich habe da Schmerzen. Liegt das an der Operation, die noch gar nicht so lange zurückliegt, oder woran liegt das? Von meinem Gefühl her ist es, dass ich meine Haut an das Gerät gewöhnen muss. Mhm. Diese Schmerzen, so würde ich es als erstes beschreiben. Ja. Wie sieht denn die Operationsnarbe aus? Ja, die Operationsnarbe sieht super aus. Das waren also super Ärzte, die haben vielleicht 6 oder 7 Zentimeter Narbe gemacht. Mhm. Und dann halt, denke ich mal, dieses Gerät reingeschoben. Mhm. Aber das sieht optimal aus. Aber ja, die Narbe tut mir auch nicht weh. Es ist einfach nur, dass ich halt meinen Muskel oder der Körper daran gewöhnen muss. Verstehe. Wie ging es dir denn eigentlich vorher? Ja, vorher war es so eine Berg- und Talfahrt. Weil ich war, ganz kurz zum Erklären, ich möchte nicht zu lang reden, weil ich weiß, dass andere auch noch dran kommen möchten. Ja, ja, aber ich war okay. Insgesamt auf drei Untersuchungen. Nach der ersten Untersuchung haben sie mich heimgeschickt, haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und da haben aber noch die Bilder von der MRT gefehlt, von der Untersuchung, von der Röhre. Ja. Und dann haben sie gesagt, es ist alles in Ordnung. Und dann kamen die Bilder von der Röhre und da haben sie wieder gesagt, kommen Sie sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und du hattest vorher Beschwerden an dem Herzen? Ja, eigentlich nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ach so, ja, aber warum bist du überhaupt dann zum Arzt gegangen? Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich merke jetzt, dass ich auf der Arbeit unheimlich schwitze und alles und dass ich schnell erschöpft bin. Ach so. Und dann hat mein Arzt gesagt, okay, wir machen jetzt ein Langzeit-EKG und das hat er dann gemacht und aufgrund dessen hat er beschlossen, okay, jetzt gehen wir mal in die Klinik, weil er bei dem Langzeit-EKG irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt hat. Ich verstehe, dann ist das letztendlich eine Zufallsdiagnose gewesen. Aber darüber kann man doch auch froh sein, Thomas. Stell dir mal vor, du hättest das nicht gemacht und der Zustand hätte sich verschlimmert und du hättest vielleicht eine sehr schwere Herzerkrankung oder gar einen Herzinfarkt oder ich weiß nicht, was man da kriegen kann, bekommen. Insofern haben sich die Dinge doch ganz gut gefügt. Ja, natürlich bin ich habe meinem Arzt so gedankt. Ich habe gesagt, Alter, Dankeschön, dass du auf dieses Langzeit-EKG so reagiert hast. Weil genau. Ein anderer Arzt hätte vielleicht gesagt, okay, es war eine kleine Unregelmäßigkeit und fertig. Ja, genau, ganz genau. Aber er hat darauf reagiert. Und ich meine, dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ja. Aber trotzdem sitze ich jetzt da, muss ich wirklich sagen, mit 36 Jahren, habe einen Defibrillator eingesetzt bekommen und muss mich damit anfreunden. Und das ist schwer. Ich glaube ja, dass du, ich wage mal die Prognose, dass du nach einer gewissen Zeit, nun ist das Ganze ja noch sehr frisch, dass du nach einer gewissen Zeit das Ding fast vergessen hast. Und so soll es ja auch sein. Ich hoffe es. Ja, dass du irgendwann deine Routineuntersuchungen machen lässt und dann in vielen Jahren kommt da mal eine neue Batterie rein und dann ist es auch wieder gut. Ich glaube, man kann mit so einem Ding steinalt werden. Hoffentlich, ja. Ja, und man kann also... Die haben jetzt ja klipp und klar zu mir gesagt, wenn ich das nicht mache, also diese Defibrillator nicht einsetzen lasse, dann kann es also wirklich knallhart gesagt von heute auf morgen sein, dass ich sagen, genau. Okay, es also ist vorbei. Versuch's doch so von dieser positiven Seite zu sehen, dass dein Arzt dieses Langzeit-EKG hat anlegen lassen, dass man das entdeckt hat und dass man dir jetzt schnell und gezielt geholfen hat. Und dieses unwohle Gefühl, was jeder von uns ja verstehen kann, hätte ich auch an deiner Stelle, dass du es einfach trainierst, für dich damit zu arrangieren und wie gesagt, dass in der Hoffnung, dass du es dann fast bald vergessen hast. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich habe. Finde ich auch, ja, genau. Ja. Bist du mehr muss ich echt sagen, das ist wirklich schwer. Ja, bist du in einer Beziehung? Nein. Nee. Es hatte gerade so ein bisschen den Beigeschmack, wie du sagtest, dass du dich gar nicht mehr so richtig als gesunder junger Mann fühlst, als jemand, der voll im Leben steht. Aber du stehst voll im Leben und das kannst du auch alles weiterhin so machen. Und das ist das Schöne daran. Ja gut, ich hoffe halt, dass das alles so bald wie möglich sich normalisiert. Bin ich fast sicher. Und wenn das so ist, dann... Ja, dann bin ich Gott dankbar. Ja, das kannst du wirklich sein, das glaube ich. Weißt du was, ich kann das verstehen, dass man da ein komisches Gefühl hat, wenn man einen Fremdkörper in der Brust hat. Würde, glaube ich, allen von uns so gehen. Aber das ist eine Rettung für dich, dass du ein normales Leben führen kannst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das ganz, ganz schnell vergessen ist, dieses Ding, und du alles tust, wozu du Spaß hast. Und das auch gut klappt dann. Okay, ich hoffe es auch. Ich bin ganz sicher, Thomas. Ich bin ganz sicher. Vielen Dank. Das wird ein paar Wochen dauern, dann wird sich das schon drin alles regulieren, bin ich sicher. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Thomas. Ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Olli. Und Olli ist 33. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen. Hi. Hi. So, über was reden wir? Ja, über meine Ehe mit meiner Ehefrau, die ich gestern... gewesen habe, rauszugehen aus der Wohnung, weil es nicht mehr mit uns klappt. Bin ich gewalttätig geworden, dass sie rausgeht aus der Wohnung und heute Morgen kam sie mit der Polizei und hat ihre Sachen genommen. Und also Moment, du bist gewalttätig geworden, damit sie geht? Ja. Aus eurer gemeinsamen Wohnung? Nicht das erste Mal. Warum bist du nicht gegangen? Wenn ich gehe, will sie das auch nicht. Ja, was heißt gewalttätig geworden? Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe, was man nicht machen soll als Mann, das weiß ich, eine Frau die Hand hochheben. Die Frau die Hand hochheben? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, anfassen, schlagen. Ach so, du hast die geschlagen, du hast die Hand gegen sie erhoben. Genau. Wohin hast du sie geschlagen? Auf den Körper. Also nicht ins Gesicht, sondern auf den Körper. Das allererste Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben, ja. Ach, das ist schon mal vorgekommen? Ja. Einmal oder? Mehrmals als dreimal, aber auch nicht zehnmal. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 2008 verheiratet, kennengelernt haben wir uns seit 2006, Ende. Ja, habt ihr Kinder? Nein. Nein. sie ist auch immer wieder zurückgekommen. Ja. Jetzt kam, ja, wie ging das denn erstmal gestern Abend dann weiter? Ja, du hast sie dann geschlagen und dann? Ja, hab ihr die Schlüssel genommen, sie hat sie mir gegeben. Und sie war die ganze Nacht draußen. Ich habe nach 2 Stunden natürlich versucht, nochmal anzurufen. Sie ist nicht drangegangen. Verstehe nicht. Du hast sie rausgedrängt aus der Wohnung? Ja, richtig. Und du weißt nicht, wo sie war? Weiß ich nicht. Nee. Sie kennt auch niemanden. Sie hat auch keine Freunde. Das heißt, sie stand auf der Straße heute Nacht? Ja. Letzte Nacht? Ja. Und heute Morgen hast du sie dann wieder reingelassen? Ich bin heute Morgen mit dem Hund raus. Mhm. Und hab dann entgegenkommen, sie mit der Polizei. Mhm. Und die haben mich drum gebeten, dass ich ihr die Sachen rausgebe. Darum wurden sie selbst von ihr gebeten, zu begleiten, dass sie die Sachen herausnehmen kann. Das heißt, sie hat jetzt ihre persönlichen Gegenstände aus der Wohnung geholt? Ja, Kleidung, Dokumente, alles. In Anwesenheit der Polizei? In der Anwesenheit der Polizei, ja. Und wo ist sie dann hingegangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Heute nichts von ihr gehört? Nö, ich habe sie gefragt. Wo gehst du jetzt hin? Was machst du jetzt? Sie sagt, ja, ich gehe weg. Ich gehe vielleicht nach Hause. Keine Ahnung. Mhm. Ich werde dir irgendwann Bescheid geben. Ja. Ja. So, jetzt sitzt du heute allein in der Wohnung? Alleine. Und fühlst dich wie? Alleine, orientierungslos. Ich möchte gerne, dass das auch wieder trotzdem irgendwo eine vernünftige Lösung gefunden wird. Ja, hast aber nun erheblich Scheiße gebaut gestern, ne? Ja. War aber jetzt sehr verzögert, das Jahr. Ja, sie provoziert auch gerne. Und ist ja kein Grund, sich selbst dann auf das Niveau zu begeben. Ja. Das, was du gestern Nacht gemacht hast, ist eindeutig ja, komplett daneben gewesen. Ja, es ist richtig schlimm, dass ich das noch weiß, ja. Gibt's nicht zu reden. Und wenn du schon mehrfach sie geschlagen hast, müssen wir eigentlich keine Silbe weiter darüber sprechen, was mit dir los ist. Ja. Und dass die Frau verständlicherweise keinen Bock mehr auf dich hat, ist ja auch klar. Ja. Oder hast du die Hoffnung, dass sie nochmal zurückkommt? Ja, habe ich trotzdem. Weil sie schon mal eine Nacht weg war, meine Arbeitskollegin, und kam wieder und sagte, ich möchte das Ganze nicht. Wenn, dann lass uns doch mal irgendwo gemeinsam, weil ich habe auch ein Problem, sagte zu mir, gemeinsam doch vielleicht eine Therapie machen, dass wir das eine Lösung finden, weil ich kenne dich, du bist auch anders. Habt ihr aber nicht gemacht? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Schön dumm. Ihr habt es einfach so weiterlaufen lassen, bis es wieder eskaliert ist. Ja. Hm. Das ist aber eure gemeinsame Wohnung. Gemeinsame Wohnung, ja. Und du beanspruchst, dass du da wohnen bleiben darfst. Gut, die Wohnung gehört mir. Ich bin zwar allein noch gemeldet. Wir waren ja auch auf der Suche nach einer Wohnung. Also was heißt, die Wohnung gehört dir? Du hast sie angemietet, nicht? Ich habe sie angemietet, ja. Aber ihr liegt gemeinsam. Mhm. Man ja trotzdem zusammen. Also er hat schon das Recht, eigentlich auch trotzdem, glaube ich, hier zu bleiben. Ja. Ja. Und dass ich auch nicht rausschmeiße, ja. Das heißt, die arme Frau hat heute Nacht irgendwo rumgesessen und kein Mensch weiß, was da vorgefallen ist. Ja, ist ja nicht, wie gesagt, das erste Mal. Ja, umso schlimmer. Ja, vor allen Dingen, ich muss Ihnen auch sagen, dass ich auch mit ihr draußen mal ein Gespräch hatte, komm doch rein, ich kann auch weg, ich gehe meinen Weg, sei zu Hause, nein, das klappt nicht, ich möchte das nicht, ich will nicht. Ja, geh doch zu jemandem Freund oder ich rufe jemanden an oder wir gehen doch zur Polizei oder dass du siehst, dass ich das ernst meine, dass du da in Ruhe hast, dass du dich ordnen kannst und dass ich das ernst meine. Nein, will ich auch nicht. Hm. Wie war denn das vorher? Du hast ja vorher bestimmt auch schon Beziehungen gehabt. Ja. Wie hast du dich den Frauen gegenüber verhalten? Gut, ist das auch schon einmal passiert. Also hast du da eine Neigung zu? Ja, aber ich muss Ihnen sagen... Du kannst mich übrigens duzen, weil ich dich ja auch ständig nicht mehr. Ich muss dir sagen, wir haben das auch dann aber auch geregelt. Ja? Mhm. Es gab immer eine Lösung. Und aber es ist nie wieder vorgekommen. Bis du dann deine jetzige Frau kennengelernt hast und da ist es dann wieder vorgekommen. Es ist passiert, ja. Und es tut mir auch leid. Würde ich mal an deiner Stelle mal tief in mich blicken, was da mit mir los ist, dass du immer so in gewissen Situationen so ausrastest. Ja. Rastest du Männern gegenüber auch so aus, wenn ein Konflikt auftaucht? Nein, ich werde vielleicht laut, ich gehe das aus dem Weg. Weil ich möchte da keinen Stunk und Ärger machen. Mhm. Was keinen Sinn hat. Ja, aber bei den Frauen tust du es. Ich hab's gemacht, ja. Ich bereue es sehr. Was soll jetzt weiter geschehen? Ich würde mir wünschen, wenn man diesen Weg geht, dass man das doch in vernünftiger Basis macht und nicht mit Gewalt auseinandergeht. Das, was ich gemacht habe, dass man eine Lösung findet, dass da geholfen mir wird vielleicht. Mhm. Wo, weiß ich nicht. Also ich würde dir raten, ja. Egal wie das jetzt da mit deiner Freundin, Frau ausgeht, was sie auch immer tut, also eigentlich hättest du es verdient, dass sie nicht wiederkommt, finde ich. Ja. Ich finde aber auch, dass du etwas für dich und an dir tun müsstest. Egal, mit Frau oder ohne Frau. Ja. Und da möchte ich dich gerne von meiner Psychologin auch beraten lassen. Okay? Sehr, sehr lieb, ja. Ja, sehr gerne. Hm? Dann, Olli, legst du bitte auf und sie ruft dich gleich zurück. Ja, ich danke dir auch für sehr das gerne. Gespräch. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen Gabi, 40. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Domian, ich rufe dich an aus folgendem Grund. Ganz kurz, mein Mann ist vor 2 Jahren an einer Lungen- und Bronchienkrankheit erkrankt, an der sogenannten COPD-Krankheit, mhm. wobei man gesagt hat, man könnte damit sehr alt werden. Und ich habe heute Nacht deinen Rat nötig, weil er wird morgen nach Hause kommen zum Sterben. Die Ärzte haben ihm im Krankenhaus gesagt, er muss sterben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie soll ich meinem Mann Mut machen für die letzten Wochen und was soll ich ihm sagen und was mache ich, wenn er Selbstmordgedanken hegt? Weiß er, wie ernst es ist? Ja, mhm. er weiß es. Und es ist wirklich so, dass es keine Hoffnung mehr gibt? Nein, es mhm. gibt absolut keine Hoffnung mehr. Diese Krankheit ist absolut nicht heilbar und dass die in so einem schnellen Stadium verläuft, hätten die Ärzte nie vermutet. Mhm. Mhm. Es ist also schon so, dass durch das ganze Cortison, was mein Mann bekommen hat, das Herz sich so verformt hat, dass es nur noch zapfenförmig ist. Mhm. Und es bleiben ihm nur noch 2 Möglichkeiten, entweder ersticken oder ein Herztod. Wie hat er auf diese Diagnose, dieses endgültige Urteil reagiert? Er hat mich heute Abend das erste Mal angerufen und hat bitterlich geweint und hat gesagt, er weiß nicht, ob er nach Hause kommen soll. Er hat Angst, nach Hause zu kommen. Er will aber auch nicht im Krankenhaus sterben. Wie alt ist dein Mann? 56. 56, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen, dass er nach Hause kommt. Die Entscheidung ist gefallen, er wird morgen nach Hause kommen. Ich konnte ihn am Telefon natürlich mit lieben Worten ein bisschen beruhigen, aber mhm. ich weiß auch nicht, wie lange man auf so liebe Worte reagiert. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in so einer Situation. Mhm. Und meine Angst ist natürlich auch, weil ich in Dauerspätschicht arbeite. Das heißt, ich bin von mittags bis nachts weg. Deshalb kann ich auch immer schön deine Sendung sehen und, mhm. und auch hören, wie es anderen Menschen geht. Mhm. Ich bin bis nachts nicht zu Hause. Er hat also alle Möglichkeiten, selbst wenn er den Gedanken hegt, Suizid zu machen, mhm. dass er wirklich hier einen Suizid vollziehen kann oder ich komme irgendwann nach Hause mhm. und er ist mir hier erstickt oder hat einen Herztod erlitten. Mhm. Gabi, ich bin jetzt gerade etwas unglücklich. Weil diese Sendung vorbeigeht und wir haben jetzt nicht reden können miteinander. Darf ich dir ein Angebot machen? Wäre es möglich, dass wir morgen in der Sendung nochmal miteinander sprechen? Geht das? Da habe ich ein ganz großes Problem mit, weil wenn du mich morgen oder wenn ihr mich morgen zurückrufen würdet und mein Mann ist zu Hause, ist er zu Hause, habe ich das Gefühl oder ich denke mal, dass er das als einen riesengroßen Vertrauensbruch ansieht, dass ich mich mit meinen Sorgen an jemand anders wende. Mhm. Pass auf, dann machen wir es folgendermaßen, dann werde ich dich gleich nochmal zurückrufen nach der Sendung. Das wäre nett. Ja, dann sagen wir mal bis gleich. Okay, okay. Danke dir, Gabi, bis gleich, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik ist und war Katrin Benig. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr schon anrufen, da ist die kostenfreie Leitung geschaltet und ihr könnt natürlich auch mailen domian@wdr.de. Bis morgen. Tschüss.